ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Das wird heute, بإذن الله, der letzte Vortrag bezüglich Sujud al-Sahw. So hat das auch, wir haben das ja sowieso von dem Sheikh Rahimullah, Dr. Salih Salih, übernommen. Und in diesem Vortrag wird nur nochmal die wichtigsten Sachen oder einige Punkte werden noch einmal zusammengefasst bezüglich Sujud al-Sahw. Und nach diesem Vortrag müssten eigentlich so gut wie alle Dinge müssten sehr, sehr viel abgedeckt sein, was Sujud al-Sahw angeht. Und wir fangen an, also wir werden heute nur Beispiele bezüglich Sujud al-Sahw nennen. Nur konkrete Beispiele, und nachher werde ich ein paar Fragen stellen, um einfach zu sehen. Also dann wird man halt sehen, ob das, was wir gemacht haben, behalten wurde oder nicht. So. Ja. Der Ma'mum. Wir fangen an mit dem Ma'mum. Der Ma'mum ist derjenige, der dem Imam im Gebet folgt, haben wir gesagt. Und wir werden über diese beiden am meisten jetzt sprechen, über den Ma'mum und den Imam. Und das alles bezüglich Sujud al-Sahw. Die erste Situation ist, der Ma'mum beginnt sein Gebet mit dem Imam. Er beginnt gleichzeitig, wenn der Ma'mum gleichzeitig das Gebet mit dem Imam beginnt, und wenn der Imam dann Sujud al-Sahw macht, egal ob vor oder nach dem Salam, dann folgt der Ma'mum ihm. Ganz einfach. Wenn man zusammen mit dem Imam beginnt, macht man ihm praktisch so gut wie alles nach. Auch wenn er Sujud al-Sahw macht, vor oder nach dem Gebet, so machen wir das mit. Wenn man mit ihm gleichzeitig begonnen hat. Ja? Die zweite Situation ist, der Ma'mum beginnt sein Gebet mit dem Imam und er vergisst etwas aus Vergesslichkeit. Dann ist es nicht Pflicht für ihn, Sujud al-Sahw zu machen. Zum Beispiel, er hat etwas vergessen von Pflichten und das Gebet ist beendet und der Imam hat korrekt gebetet, dann ist es nicht Pflicht für den Ma'mum, dass er Sujud al-Sahw macht, sondern der Imam bürgt für ihn in dieser Sache, der trägt das für ihn. Okay, sag mal kurz ein paar Beispiele, was er zum Beispiel vergessen kann. Zum Beispiel, er kann... Egal was. Er kann die Fatiha vergessen, das ist sogar ein Rukun, er kann irgendwelche Pflichten vergessen, einmal Rabbighfirli zu sagen oder solche Sachen. Er kann einfach vergessen, irgendwas zu sagen, und dann sagt er, ich habe das vergessen, aber das Gebet geht ja weiter. Und dann macht er kein Sujud al-Sahw, weil der Imam bürgt für ihn in dieser Sache. Drittens, wenn der Ma'mum zu spät kommt und nicht gleichzeitig mit dem Imam anfängt, ändert sich jetzt sein Titel von Ma'mum zu Masbuq. Und das haben wir auch schon gesagt. Sein Titel ändert sich jetzt. Jetzt wird er Masbuq genannt. Denn er hat einige Dinge vom Gebet verpasst. Ob das jetzt eine Rekka ist oder solche Sachen. Oder zwei oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat er nicht mit dem Imam begonnen. Er wird jetzt Masbuq genannt. Und wenn dem Imam dann eine Vergesslichkeit passiert, die aber Sujud al-Sahu, also eine Vergesslichkeit, die Sujud al-Sahu vor dem Salam verlangt, wie zum Beispiel das Unterlassen einer Pflicht, ja, das verlangt Sujud al-Sahu vor dem Salam. Das heißt, es kommt jemand zu spät in der zweiten Rekka und der Imam macht dann eine Sache, die Sujud al-Sahu vor dem Salam verlangt. Und der Imam macht das dann auch vor dem Salam, dann macht der Masbuq das mit ihm mit. Und am Ende danach vervollständigt er dann sein Gebet, was ihm fehlt. Zum Beispiel eine Rekka oder so. Oder zwei oder wie auch immer. Ja? Na, macht er dann Taslim und dann seine Rekka nach? Oder erstmal die Rekka nach und dann Taslim? Nein, er macht nur Sujud al-Sahu, ja, und er macht kein Taslim. Okay, weil er seins vervollständigt und dann macht er Taslim. Also zum Beispiel einer, wir kommen in die zweite Rekka und der Imam betet schon und dann macht der Imam Sujud al-Sahu vor dem Salam. Dann machen wir Sujud al-Sahu mit, dann macht er Taslim, aber mir fehlt noch eine Rekka. Dann stehe ich auf, ich habe Sujud al-Sahu mitgemacht, ich stehe auf, mache meine Rekka, setze mich dann hin, mache Tashahud und so und dann Taslim. Und heute werden sich auch inshallah einige Fragen klären aus diesem Vortrag, die wir letzten Male gestellt haben. Ja? Alaykum salam. Die vierte Sache. Der Masbuq kommt zum Gebet. Das heißt, wenn der Masbuq kommt, wer ist das? Hat er mit dem Imam angefangen? Nein, das ist der, der später kommt. Okay, Masbuq ist derjenige, der später kommt. Egal in welcher Rekka. Er kommt zum Gebet und der Imam fällt ins Sahu. Das heißt, er macht eine Vergesslichkeit. Sahu, allgemein Vergesslichkeit. Er macht eine Vergesslichkeit. Welche aber eine Vergesslichkeit, die Sujud al-Sahu nach dem Salam verlangt. Ja? Zum Beispiel das Unterlassen von einem Rukun. Da muss er nach dem Taslim Sujud al-Sahu machen. Das heißt, er macht etwas, was Sujud al-Sahu nach dem Salam verlangt. Hier gibt es drei Unterkategorien, drei Situationen, was der Masbuq jetzt machen muss. Also es kann entweder 1, 2 oder 3 sein. Das heißt, wir haben gesagt, ein Masbuq kommt zum Gebet, der Imam fällt ins Sahu. Was für ein Sahu? Ein Sahu, der Sujud al-Sahu nach dem Salam verlangt. Jetzt gibt es drei Untersituationen. Die erste Situation ist, wenn er den Imam in seiner Vergesslichkeit antraf, das heißt, wenn er Takbiratul Ihram gemacht hat und dann hat der Imam Sahu eine Vergesslichkeit gemacht. Was für eine Vergesslichkeit? Eine Vergesslichkeit, die Sujud al-Sahu nach dem Salam verlangt. Wenn er den Imam so antraf, wenn er mit ihm in der Vergesslichkeit dabei war, in diesem Fall wenn er den Imam nicht antraf in seiner Vergesslichkeit, wenn er ihn nicht antraf, das heißt, die Vergesslichkeit ist davor passiert, bevor er Takbiratul Ihram gemacht hat, der Masbuq. Der Masbuq kommt, macht Takbiratul Ihram, aber die Vergesslichkeit ist davor passiert. Dann in diesem Fall ist es nicht verpflichtend für ihn, für den Masbuq, Sujud al-Sahu zu machen. Das heißt, er weiß, warum weiß er das? Er sieht Sujud al-Sahu von dem Imam. Achso, und kommt da gerade rein. Nein. Er kommt zum Beispiel in die zweite. Ja, okay. Ja? Verstanden. Ja. Er sieht Sujud al-Sahu von dem Imam. Deswegen weiß er, es ist irgendwas passiert. Aber es ist nicht passiert, wo er dabei war. dann ist es nicht Pflicht für ihn, Sujud al-Sahwi zu machen. Was macht er? Er macht sein Gebet regulär, normal, weiter und macht sein Salam auch, sein Taslim auch normal. Das geht aber nur nach dem Taslim, diese Form. Nach dem Taslim und wenn er nicht dabei war, wo der Imam das gemacht hat. Okay, die in diesen beiden Sachen. Ja. Die zweite Untersituation. Was war überhaupt das Hauptthema? Das Hauptthema war, Mesbuk kommt zum Gebet und Imam fällt in Sehu. Ein Sehu, der Sujud al-Sahwi nach dem Taslim verlangt. Erste Unterkategorie davon war jetzt, er trifft den Imam nicht in diesem Sehu. Das heißt, für ihn ist nicht Pflicht, Sujud al-Sahwi überhaupt zu machen. Macht sein Gebet normal, Taslim regulär auch normal. Zweite Situation. Wenn er aber, den Imam in seinem Fehler antrifft, wenn er dabei war, wo der Imam diesen Fehler gemacht hat, ja, dann ist es verpflichtend, auf den Mesbuk Sujud al-Sahwi zu machen, nachdem er sein Gebet vervollständigt hat. Das heißt, der Imam, ich als Mesbuk komme in die zweite Rekka dazu. Und ich bin dabei, wo der Imam in der dritten einen Fehler macht, aus Vergesslichkeit, der Sujud al-Sahwi nach dem Taslim verlangt. So, der Imam macht seine vierte Rekka fertig, gibt Taslim und macht Sujud al-Sahwi zweimal und gibt wieder Taslim. Ich, nach dem ersten Taslim, stehe schon auf, aber ich weiß, der Fehler ist passiert und ich sehe auch Sujud al-Sahwi. Ja, nach dem Taslim. Und ich war dabei, als der Fehler passiert ist. Dann, ich mache den Sujud al-Sahwi mit dem Imam nicht mit, sondern nach seinem ersten Taslim stehe ich auf, mache mein Gebet fertig, mache dann meinen Taslim alleine, ohne die Jama, und mache dann Sujud al-Sahwi und mache dann Taslim. Ja? Ich war jetzt aufgrund dem Fehler, den der Imam gemacht hat. Den der Imam gemacht hat und wir waren dabei. Das haben wir mitbekommen. Wir waren dabei. Dritte Situation. Und das war eine Frage, die gestellt wurde und ich das nicht beantworten konnte. Ich meine, ich sowieso nicht, aber auch die Leute, die ich gefragt habe. Und das, Alhamdulillah, hat sich geklärt durch diesen Vortrag heute von Dr. Salih Salih, Rahimullah. Wenn der Mesbuk anwesend war, aber nicht weiß, ob er dabei war, als der Imam einen Fehler machte oder nicht. Ja, er weiß es nicht. Wie kann das passieren, wenn zum Beispiel dieser Fehler still war? Ja, ein Fehler, der still ist. Ja. Oder zum Beispiel, er hat Rabbi Khfirli nicht gesagt. Ja, der Imam. Wir wissen das nicht als Mesbuk. Wir sehen nur, er macht Sujud al-Sahwi, aber wir wissen gar nicht, warum. Aber vielleicht waren wir dabei, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das ja in der Rekka passiert, wo ich nicht da war. Vielleicht aber auch, wo ich da war. Ja? Das heißt, wir waren anwesend, aber wir wissen nicht, hat der Imam diesen Fehler jetzt gemacht, wo ich da war? Oder ist das passiert, wo ich nicht da war? Dann ist es nicht verpflichtend für den Mesbuk, Sujud al-Sahwi nach dem Salam zu machen. Aber er macht ja, hast du doch gesagt, die dritten. Nein. Der Imam macht ja nach dem Taslim. Dann hat er ja schon einen Fehler gemacht. Also wissen wir, der hat Fehler gemacht. Wir wissen aber nur nicht, welchen. Nein, wir wissen nicht, ob wir dabei waren oder nicht. Ach so. Weil das ja still passiert ist. Ja, okay. Das ist still passiert. Deswegen wissen wir nicht, ist das jetzt passiert in der Rekka, wo ich nicht da war? Oder ist das passiert, ob ich jetzt, weil er kann ja Rabbi Khfirli in der ersten vergessen oder in der zweiten? Oder? Das heißt, wenn er das vergessen hat, muss er das Sujud so machen. Nochmal, wer jetzt? Der Imam. Wenn er was vergessen hat? Wie du gerade gesagt hast. Rabbi Khfirli zu sagen. Ja, das ist ja eine Pflicht. Wenn er sie komplett unterlassen hat, wir haben ja gesagt, wenn er in die nächste Situation ganz drinne ist, also dass er nicht mehr zurückkehren darf, dann muss er Sujud al-Sahwi, nein, dann muss er sogar vor dem Salam machen. Wenn er... Für uns heißt das dann gar nicht machen, weil wir ja nicht wissen, was er genau, wenn wir es nicht wissen, dann nicht. Wenn wir wissen, wir waren dabei bei dem Fehler, okay, dann machen wir es. Gibt der Ikhtilaf, ne? Andere Rang ist 100. Ja, wir reden drüber, nicht Pflicht. Nein, mit dem Befehl, die einen sagen, es ist 100. Ach so, du meinst wegen Pflicht? Ja, okay, wir haben jetzt aber so schon gesprochen. Genau, wenn wir denken, das ist Pflicht, dann ist so. Wir haben so jetzt schon gesprochen, dass wir sagen, Pflicht. Und der kann sich ja nie sicher sein. Doch, er kann sich sicher sein. zum Beispiel wenn der Imam eine Pflicht vergisst, zum Beispiel Subhana Rabbi al-Azim zu sagen, und bevor er ganz gerade ist. Nein, nein, ich meine, der Mesbuk kann sich ja nicht sicher sein, ob er dabei war oder nicht. Ja, ja doch. Doch. Wenn der Imam diesen Fehler zum Beispiel, bevor er in die nächste Position ganz ist und geht zurück, dann weißt du, du warst dabei. Verstehst du? Auch wenn er still ist. Mhm. Hast du verstanden? Aber du merkst das nicht. Ja, du merkst das doch. Weil der geht ja hoch. Du denkst ja, es ist normal, er macht keinen Fehler. Weil es ja, alles ist ja still. Mhm. Du denkst, er betet normal. Und dann geht er, bevor er ganz oben ist, geht er zurück. Zum Beispiel hat er in der Sajda vergessen. Du bist vielleicht dritte Reihe oder so, du siehst das nicht. Ja, dann weißt du es nicht. Ja. Aber wenn wir es wissen. Meistens sieht man die. Nein, weil du gesagt hast, es ist nicht möglich. Es ist möglich. Die, die vorne sind, die können es wissen. Aber die da hinten, dann. Ja, du siehst ja, was die da vorne machen. Wenn die vorne das Subhanallah zum Beispiel sagen, dann kannst du es mitkriegen. Sowas. Aber man kann es, also es ist, es geht jetzt nur darum, weil du gesagt hast, es ist nicht möglich, dass er sich nie sicher ist. Es kann sein, dass du dir sicher bist, Fehler von dem Imam. Außerdem hast du ja auch schon gebetet, hast ja schon bestimmt auch bei stille Gebete sowas gesehen, Fehler. Also ich habe schon gesehen. Ja, aber er hat schon recht, ich denke, man sieht das oftmals auch nicht. Ja, ja, kriegt das nicht mit. Ich ja, ja. Jetzt einen Fehler ich habe schon oft gesehen, glaub mir, jedes Mal habe ich mitgekriegt. Ja. Ja gut, du bist ja jetzt ein Adlerauge, aber auch wenn du... Drei Leute sagen Subhanallah, ich bin nur fünf Leute. Ja gut, offensichtliche Sachen, okay, die kriegen wir halt mit. Aber ein paar Sachen sind ja jetzt auch nicht offensichtlich. Ja, dann machst du halt nach dem Urteil, was wir gesagt haben. Immer wenn zu Sujud as-Sahwa, immer habe ich mitgekriegt. Ganz offensichtlich. Aber du musst ihn ja im Grunde genommen auch sehen, den Imam. Sonst die Moscheen sind ja nicht so voll heutzutage. Das ist ja die so eine Sache. Ja, oben zum Beispiel, wenn du oben bist. Ja, bei Jumma-Gebet. Das ist dann was an. Dann machst du halt nach dieser Sache. Du wusstest nicht. Da ist was passiert, oder? Da siehst du ihn ja gar nicht. Ja. Du weißt ja nicht, ob der da... Dann machst du halt anders. Aber auf jeden Fall, diese drei Situationen sind, denke ich, klar. Es geht ja im Grunde genommen auch nur darum, wenn du nicht mehr in der... Also nicht mehr der reguläre... Wie heißt das, wenn du normalerweise bist im Gebet? Merkmal. Genau. Es geht jetzt um Mesbuk, genau, zu spät kommen. Um Mesbuk, um die geht es ja. Weil du, wenn du sowieso von Anfang an dabei bist, dann musst du ja das machen, was ich eben ich hatte letztens was. Der Imam hat laut die Fatiha rezitiert, die ersten drei Ayats, ne? War aber ein Sucho-Gebet und dann hat er rechts Teslim gegeben und dann hat er Sujud as-Sahwa gemeint. Die anderen haben nichts rechts Teslim, haben direkt Sujud as-Sahwa gemacht und ich habe dann rechts Teslim und Sujud gemacht. Und da habe ich mich gefragt, was war jetzt korrekt in der Situation? Alaikum. Ich denke, den Imam folgen nachher. Ich habe mich gewundert, die Memi haben nicht rechts, Salam haben sofort zu Sujud as-Sahwa gemacht. Gibt's doch keinen Imam. Ja, aber wenn der Imam das macht, ihr habt keine andere Wahl, ne? Ach so. Der Imam hat das so gemacht, dann kann ich ja nicht rechts und links. Und die Memi, die haben gar nicht rechts gemacht, die haben sofort. Allahu alam, achi. Aber normalerweise, ich denke, so die, Imam, ich denke, die sind falsch, achi. Die anderen. Aber man darf den immer nur nicht bei Fehler auch mitbekommen. Ja, aber wenn man rechts macht, kann ich ja nicht links machen, ne? Wenn der Imam. Aber wir haben ja auch gesagt, dass man sich trennt dann vielleicht. Allahu Alam, ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht wirklich. Und glaub mir, viele wissen das nicht. Wenn das du die auch fragst. Das ist keine Sache, wo das Pflicht ist. Der hat ja drei Ayats laut rezitiert, wo er heute leise rezitieren soll. Ist ja keine Sache, wo das unbedingt erfolgt ist. Ah, da kommen wir jetzt auch gleich zu. Das. Naja. Wo war das, welche Moschee? Die Hände Thesen. Ja. Chai, den Scham. Kein Kommentar. Euro News. No comment. Fünfte Situation. Der Mesbuk macht Sehu. Macht einen Fehler, nicht Sujud as-Sahwa. Macht einen Fehler, also eine Vergesslichkeit. Aber der Imam nicht. Der Imam macht alles richtig. Dann trägt der Imam das für ihn. Der trägt das für ihn aus. Oder beziehungsweise der bürgt für ihn. Und der Mesbuk muss keinen Sujud as-Sahwa machen. Ja? Du machst einen Fehler als Mesbuk, wie bei Ma'mum. Der Imam trägt für dich. Aber nicht bei dem, was er nachholen muss. Ne? Dazu kommen wir jetzt auch. Der Mesbuk macht eine Vergesslichkeit, nachdem er sich vom Imam getrennt hat. Das heißt, du musst ja eine bestimmte Anzahl von Gebetseinheiten nachholen. Kommt darauf an, wie viel du zu spät gekommen bist. Hast dich vom Imam getrennt. Und da machst du die Vergesslichkeit, nach der Trennung. Dann macht er Sujud as-Sahwa. Egal, ob das jetzt vor dem Teslim oder nach dem Teslim ist. Nicht jetzt, egal, macht davor oder danach Teslim, sondern manchmal wird es ja davor verlangt, der Sujud as-Sahwa, manchmal danach. Egal, ob das Sujud as-Sahwa davor verlangt, dieser Fehler, oder ob das Sujud Sahu danach verlangt. Er macht Sujud Sahu, wenn er sich vom Imam getrennt hat. Welchen? Das kommt auf den Fehler an. Ich denke, das ist klar. Die siebte Situation. Wenn der Mesbuk da war mit dem Imam, das heißt, er war anwesend, als der Fehler passiert ist, und der Imam hat eine Vergesslichkeit durchgeführt, beziehungsweise aus Vergesslichkeit hat er einen Fehler gemacht, und der Imam macht das Sujud Es-Sahu vor dem Salam. Ja? Wenn der Mesbuk dann ganz steht und nicht Sujud Es-Sahu mit dem Imam machte, ja? Das heißt, der Imam macht Sujud Es-Sahu vor dem Salam, vor dem Taslim. Aber der Mesbuk macht gar kein Sujud Es-Sahu, steht einfach auf. Ja, er denkt so. Steht auf und er steht dann ganz aufrecht und hat kein Sujud Es-Sahu mit dem Imam gemacht. Dann macht er sein Gebet fertig, dann macht er sein Gebet, vervollständigt das. Und nachdem er sein Gebet fertig gemacht hat, macht er Sujud Es-Sahu. Aber wenn er nicht ganz aufstand, das heißt, wenn sein Hintern sich nicht, wenn die sich noch nicht von den Fersen getrennt haben, dann ist es Pflicht für ihn, zurückzukommen und Sujud Es-Sahu mit dem Imam zu machen. Das kann ja auch sein, dass er es vielleicht nicht gesehen hat. Oder so eine Sache. Und dass er das dann sieht vielleicht. Aber wenn sein Hintern von den Fersen getrennt ist. Meinst du jetzt hier? Ja. Hier, oder das und das. Ja, und das ist ja ganz schön vorbei. Dann, wenn das noch nicht getrennt ist, und dann merkt er das, oder vielleicht fällt ihm dann ein, was mache ich, oder so, dann macht er Sujud Es-Sahu. Und wenn es getrennt ist? Dann bitte? Und wenn es getrennt ist? Dann macht er sein Gebet fertig und macht dann Sujud Es-Sahu. Nächstes Beispiel. Vor dem Taslim oder nach dem Taslim? Wenn das voll verlangt hat, dann vor. Weil das war ja das war Beispiel. Immer mehr vor. Mhm. Deswegen auch vorher. Das nächste Beispiel ist, wir sind in einem Gebet und da ist ein Mesbuk. Und der Imam beendet sein Gebet, bevor es eigentlich beendet ist, bevor es vollständig ist. Das heißt, aus Versehen macht er 3 Rekka anstatt 4. Ja? Er macht 3 Rekka und der Mesbuk weiß das ja gar nicht. Der kommt rein in die Masjid, macht mit und denkt, ist fertig. Aber er kann den Fehler auch merken, wenn er zum Beispiel in der zweiten dazu kam, im Tashahud oder so, und dann direkt danach wieder Tashahud und dann Teslim, dann ist der Fehler. Aber normal müsste dann die Masjid sowieso dann den Imam darauf hinweisen. Und wie er sich dann verhalten muss, haben wir dann auch gesagt. Aber jetzt, ganz anderes Beispiel. Da ist ein Gebet und da ist ein Mesbuk und der Imam beendet sein Gebet, bevor er es vollständig beendet hat. So, ihm fehlt eine Rekka, dem Imam. Und er macht dann halt Teslim. Dann steht der Mesbuk, steht auf und möchte sein Gebet natürlich vervollständigen. Und währenddessen das passiert, wird der Imam darauf hingewiesen, der wird informiert, was geschah, dann steht der Imam auf, um die Rekka zu machen, welche er verpasste. Dann folgt der Mesbuk wieder dem Imam. Also schließt er sich wieder dem Imam an. Und nachdem der Imam dann sein Gebet fertig gemacht hat, komplett, dann macht er das, was ihm gefehlt hat, fertig. Ist das klar? Wir sind Mesbuk und der Imam, dem fehlt eine Rekka. Und uns fehlen 2. Wir stehen auf und wollen unsere 2 machen. Und wir stehen. Und während das passiert, sagen die Leute zu dem ja Imam, du hast Fehler gemacht, fehlt einer. Er steht auf, wir stehen, der Imam steht auch dann. Und geht wieder ins Gebet rein und will diese Rekka fertig machen, diese, die ihm fehlt. Wir schließen ihm uns an, aber das zählt nicht zu unseren zwei. Nein, einfach die Nia, dass wir uns anschließen zu dem Imam. Dann macht der Imam sein Gebet fertig. Und dann stehen wir auf und machen unsere zwei. Ja doch, wir waren ja dabei, wo dieser Fehler passiert vom Imam. Wie machst du das? Weil der Imam macht ja Sujud, wird Sujud Sahu machen. Achso, das macht er ja am Ende. Ja, der Imam wird Sujud Sahu machen und dann nach unserem Gebet werden wir das auch machen. Das heißt, wenn er nur drei macht, ne? Und dann jetzt im Dohr-Gebet. Der Imam macht nur drei, macht dann den Teslim, ne? Fehlt eine ganze Recke. Fehlt eine ganze Recke. Und dann, weißt du, zwischendurch hat er dieses Subhanallah, hat er nicht mitgerichtet oder hat er nicht gehört oder hat er auch nicht wahrgenommen. Allahu Alam, ne? Oder aus Trotz. Ne? Gibt's ja auch. Ja, und zuletzt sagen die ihm, du hast nur drei gemacht. Dann sagt der zweite, ja, du hast wirklich nur drei gemacht. Vielleicht der dritte auch noch, ja, du hast wirklich nur drei gemacht. Und dann fängt er an, und dann macht er nur Sujud so. Reicht das? Nein. Auch eine weggelassen, ne? Ja, wir haben ja gesagt, er muss aufstehen und die Rekka nachholen. Ja. Der Imam steht auf dann, ja, holt die Rekka nach und du, der zu spät gekommen bist, willst deine zwei noch machen. Ja. Aber der ist schon im Gebet. Du hast ja gar nicht aufgehört. Du stehst einfach auf und betest, rezitierst. Und dann steht die Jamma auf. Und dann machst du Nia, ich schließe mich wieder an. Und deine zwei cancelst du dann. Die musst du wieder am Ende dann machen. Wie machst du denn die Nia? Im Grunde genommen einfach im Herzen. Also aufhören und... Nein, du hörst nichts. Die stehen auf, ja, genau, mit Kopf einfach so. Genau, jetzt mit Herzen beziehungsweise. Genau. Und dann machst du mit den Imam und die Jamma die eine fertig und stehst trotzdem dann nochmal auf. Und dann schließt du da auf, dann machst deine zwei. Und die haben ja dann zu Jude Seho, weil die einen Rukun unterlassen haben, machen die Sujud Sahu nach dem Teslim und du machst, wenn du fertig bist, nach dem Teslim. Ja. Gut. Wenn, die nächste Situation. Wenn der Imam ein stilles Gebet macht, ein Gebet, was still sein sollte, was Sunna still sein sollte, Dhuhr oder Asr, also Ölen, Ikine, ne? Oder Podne und Ikindia, dann, wenn der Imam dieses stille Gebet macht und er rezitiert Fatiha zum Beispiel laut. Und manche haben ihn dann darauf hingewiesen, durch Subhanallah, ne, dass er halt einen Fehler macht. Dann ist Sujud al-Sahu nicht Pflicht für den Imam. Denn er machte einen Fehler in einer Sunna. Genauso, wenn man das beim Akshar laut liest. Leise. Wenn man Akshar, ja, das Gleiche. Okay, darf ich kurz da was einhaken? Das hattet ihr wahrscheinlich schon behandelt. Wie das im normalen Gebet ist mir das auch schon einige Male passiert. Dass ich entweder laut oder leise, wenn es andersrum war, weißt du? Das ist dann aber ein Fehler in der Sunna und erfordert kein Teslim des Sujud des Sahu. Ja, aber es ist Sunna, das zu machen. Aber nicht Pflicht. Achso, Sujud Sahu ist... da Sunna. Ist da Sunna, ja. Nach dem... Kommt drauf an. Wenn du was hinzufügst, zum Beispiel jetzt ist es ja bei leisem Gebet, wenn du es laut machst, ist es eine Hinzufügung. Mhm. Ja? Da ist keine, da ist Sujud Sahu nach dem Teslim. Aber wenn du es bei Aksham nicht sagst, dann ist es eine Unterlassung. Da ist Sujud Sahu vor dem Salam. Ja, Sunna. Also hinzufügen nach dem Teslim, ne? Ja. Und Unterlassung vor dem Teslim. Ja. Was ist mein Sujud al-Sahu macht? Ohne Grund. Ist das Gebet ungültig dadurch? Aber warum? Mir hat schon mal jemand zum Beispiel gesagt, ne? Wo ich neu im Islam war, neuer, da ich die Fat ja noch nicht so richtig Arabisch ausspreche, sollte ich nach jedem Gebet das machen. Nein, das geht nicht. Das ist ja aber, dann hättest du ja sogar einen Grund. Aber wenn du jetzt sagst, aber ja, extra... Ist ja kein richtiger Grund. Nein, ich meine aber ein Grund. Nicht richtiger Grund, ist ja falsch. Aber ein Grund. Aber wenn man jetzt sagt extra, dann Allahu Alam, was ist das? Extra. Aber auch da, wenn man sich zum Beispiel gut wie man kann macht und dann je nach jedem Gebet das zu machen. Nein, das gibt's ja nicht. Aber zum Beispiel, wenn man sich noch nicht ganz sicher ist, ob jetzt vor oder nach, man macht die dann einfach nach zum Beispiel. Ja. Dann Allahu Alam weiß, ob das dann gültig ist. Nein, wie ich weiß, Achi, dazu kommen wir gleich. Wenn du es nicht, wenn du Gewissheit nicht genau hast. Dazu kommen wir gleich, inshallah. Kommen wir. Bidnillah, kommen wir dann. Nächste Situation erstmal. Genau, diese Sache. Dann ist es nicht Pflicht, dass er Sujud Sahu macht, wenn er zum Beispiel laut rezitiert hat. Und die weisen ihn darauf hin. Weil er einen Fehler in einer Sunna gemacht hat. Aber wenn er Sujud Sahu hier nach dem Salam macht, weil er etwas hinzugefügt hat, nämlich etwas laut hinzugegeben, wo das leise sein muss, wenn er das auch macht, oder wenn er auch sogar davor macht, ja, ist auch nichts auf ihm, wenn er das vielleicht aus Jahl macht, ist auch nicht jetzt, ist sein Gebet trotzdem gültig. Das ist die Sache. Wenn er das aus, wenn er das auch davor macht, ist es trotzdem gültig. Die zehnte Situation. Wenn der Imam aufsteht für eine zusätzliche Rekka, das heißt zum Beispiel im Dhuhr-Gebet, steht er für eine fünfte auf. Ja? Anstatt vier steht er für eine fünfte auf. Und nachdem er ganz gerade steht, fällt ihm dann ein, dass er zurückkehren muss. Das fällt ihm dann ein, nachdem er ganz gerade steht, dass er eine zu viel gemacht hat. Dann muss er zurückkehren. Wenn er weiter betet, ist sein Gebet ungültig. Wenn er, der Imam, vier Rekka ganz normal, Dhuhr, und steht für eine fünfte auf, zusätzliche, also aus Versehen. Und wo er ganz gerade steht, ganz aufrecht steht er, fällt ihm das ein, dass das fünfte ist. Wenn er dann weiter betet mit dieser fünften und nach der fünften Salam geben will, oder einfach weiter betet, obwohl er weiß, er muss zurückkehren, wenn er nicht zurückkehrt, ist sein Gebet ungültig. Also muss er sofort dann was machen? Sofort abbrechen und zurückkehren. Zurückkehren heißt im Sitzen, ja. Nein, Teshavut hat er schon gemacht. Gar nichts mehr. Sondern er macht dann, weil er was hinzugefügt hat, Sujud Sahu nach dem Salam. Also er macht Sujud Sahu, er macht Teslim und macht dann Sujud Sahu, macht dann nochmal Teslim. Aber das gilt dann nur für die den fünften, ne? Oder die für die Hinzufügung. Für die Hinzufügung. Ja. Weil da gibt es ja auch was, wo wenn du zum Beispiel oben bist, für den Rukun, ne? Oder wenn du ich glaube, du meinst, wenn du was unterlässt. Wenn du was unterlässt, genau. Dann darfst du nicht zurückkehren. Darfst du nicht zurückkehren. Ja. Es gibt jetzt nur bei dieser Hinzufügung. Ja, genau. Wenn du was unterlässt, genau. An Pflichten aber. Okay. Nicht an Rukun. Wenn du an Pflichten unterlässt. Ja, zum Beispiel. Und du ganz gerade stehst. Subhan Rabbi al-Azim wird im Ruku gesagt, ja. Und in der nächsten Position musst du ja wieder stehen. Ne? Die nächste Position ist ja wieder aufrecht stehen, bevor dem Sujud, bevor die Sajda kommt. Und wenn du so stehst zum Beispiel, und dann fällt dir ein, ich habe Subhan Rabbi al-Azim, dann gehst du so. Aber wenn du gerade stehst, dann darfst du nicht zurück. Dann musst du aber Sujud al-Sahu vor dem Salam machen. Aber wenn du einen Rukun unterlässt, musst du zurück, sofort. Weil das die Dings ist, Rekka ist. Unterlassen eine Pflicht war nach dem Taslim, ne? Nein, vor dem Salam. Ich hatte gestern eine merkwürdige Situation. Der Imam hat den Teshuvah vergessen, den ersten, und hat das gemerkt. Sie haben Subhanallah gesagt, und dann muss er ja weiter beten. Er darf sich ja nicht wieder hinsetzen. Nochmal bitte. Der Imam hat im Mörder-Gebet den ersten Teshuvah vergessen. Ja. Dann wurde Subhanallah gesagt, er muss ja weiter beten, darf sich ja nicht hinsetzen. Ist ja korrekt. Weil er schon stand. Ich hab das. Ach so, er stand oben, ja, dann haben die Subhanallah gesagt, weil er den ersten vergessen hat. Genau, das Problem ist, weil der Jamaa dachte wohl, er muss sich wieder hinsetzen, dann hat Subhanallah gesagt und die ganze Zeit gewartet, dass er sich hinsetzt und weiter gesagt, Subhanallah, anstatt mit aufzustehen. Ja, weil die das nicht wissen. Weil die dachten, er muss sich wieder hinsetzen. Dann wollte ich mich schon von der Jamaa trennen, bin ich aufgestanden und gesehen, ich stehe auf, dann bist du auch aufgestanden. Aber wieso wolltest du dich von der Jamaa trennen? Was heißt trennen? Ich wollte als Einziger, bin ich aufgestanden. Ach so, du warst am Sitzen. Ach so, die war am Sitzen. Ach so, nein, du musst einfach aufstehen mit dem Imam. Dann bin ich aufgestanden, dann haben die gemerkt und dann sind die mit aufgestanden. Mhm. Nein, weil die diese Sachen nicht wissen nachher. Ja, Katastrophe, was soll ich sagen? Ja, einfach dem Imam folgen. Wenn er richtig macht, Achim, musst du dem Imam die ganze Zeit folgen. Quasi hinter ihm stehe, ja, du und der Imam, Achim. Besser geht's nicht. Was heißt besser geht's? Du und der Imam. Wenn der Imam richtig macht, muss folgen nachher. Bis Imam auch so Dings Katastrophe, dass du sagst, ich muss mich trennen. Aber sonst musst du folgen. Das auch wenn du alleine. Die Niederwerfung richtig gemacht? Die vergisst dich jetzt? Ja, aber er hat aber wieder Teshuvah neu gemacht, ne? Diese Meinung. Ach so, ja. Ja, hat er richtig gemacht. Kannst du mir das nachher schicken, das ganze Material? Inshallah, ja. Vor allem zu lernen. Auf jeden Fall, wenn er dann. Wenn er weiter so betet und nicht zurückkehrt, bei dieser Hinzufügung einer ganzen Rekka, ist sein Gebet ungültig, wenn er weiß, dass er zurückkehren muss. Und wenn er zurückkommt, wenn er direkt zurückkommt, also so wie es richtig ist, dann macht er Sujud al-Sahw nach dem Salam. Die 11. Situation. Was macht dann der Mesbuk? Der macht sein Dings nach dem, nach seinem. Der Imam ist aufgestanden. Kann man dann einfach mit dem beten und somit sein Gebet vollenden? Ach so, meinst du das? Allahu Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaub, du hast noch sowas erwähnt gehabt. Aber das war irgendwas anderes. Aber so ähnlich. Mhm. Aber ich weiß nicht, wenn er jetzt runtergeht, ich denke, dass du mitgehen musst. Weil Imam, ach. Was, wenn einer zu viel macht, dass man sich trennt? Nein. Er meint, wenn ich Mesbuk bin, ja. Und der Imam, doch, ich glaube, das geht. Ja, weil ich habe das auch hier geschrieben gehabt, aber war mir nicht sicher. Ich glaube, das geht. Wenn der Imam für seine Fünfte aufsteht, ja. Ist ja falsch. Aber du musst ja als Mesbuk das machen. Ach so. Und er setzt sich wieder hin, dass du dann weiter, glaube ich, beten kannst. Ja. Ne? Ich glaube, das war so. Ja, ist viel. Ist ja echt viel Stoff. Ja, auf jeden Fall. Die 11. Situation. Wenn eine Person Salatul Witr beten möchte, mit der Absicht, dass er 2 Rekka betet und danach eine. Das ist seine Absicht von Anfang an gewesen. Er betet 2, dann eine. Aber nach der 2. steht er auf. Ohne Teslim. Und das passiert oft. Also seine Absicht ist, dass er 2 macht, Teslim, dass er 2 macht, Teslim, okay. Und dann eine. Ja. Das ist seine Absicht. Ach, ja. Aber er betet 2 und ja. Steht auf. Also dann hat er Teshehab. Wie Maghrib. Und das geht nicht. Wie Maghrib. Ja. Sieht aus wie Maghrib. Ja. Aber das war nicht seine Absicht. Aber es sieht so aus. Ja. Und betet den 3. ohne den Teslim dazwischen. Aus Vergesslichkeit. Dann ist es für ihn okay. Auch wenn ihm das einfällt, das Gebet so fertig zu machen. Ohne nach 3. kann er Teslim gehen. Ja, ohne Sujud al-Sahw, ohne alles. Ja. Weil dieser Teshehab, der da wie Maghrib dann aussah, das war nicht extra. Das war aus Vergesslichkeit. Ja? Achso, aber das geht ja aus dem Hadith innama al-amalu bin niyyat, ja. Innama li kulli imri'in ma nawa. Auf. Ja. Ja, Achid, der hat auf jeden Fall gesagt, der Sheikh hat auf jeden Fall gesagt, Rahimullah, dass er dann einfach so fertig beten kann. Und einer hat auch gefragt, aber was mit dem Teshau, das sieht ja aus wie Maghrib. Der hat gesagt, das war aber nicht absichtlich. Ja, das ist aber man kann auch 3 Rekka machen. Auf einmal. Ja. Nein, aber es geht jetzt darum, seine. Ja, es geht darum, seine Absicht war aber nicht so. Seine Absicht war. Die Absicht von einer Person, der Salatul Witr beten möchte, und der will das als 2, also 2 beten, Teslim und dann ein. Das ist seine Absicht. Okay. Aber er vergisst den Teslim nach dem 2. und steht auf. Was dann? Dann kann er einfach so fertig beten, ohne Sujud al-Sahw und alles. Auch wenn es wie in Maghrib aussieht. Ja, auch wenn es wie Maghrib aussieht. Ja. Sonst kannst du durch einfach gar nicht bei der 2. Stehen bleiben, sondern aufstehen, ja. Genau. Aber ich meine, du kannst in der Zeit zwischen Isha und... Die 12. Situation. Wenn eine Person, Salam, mit dem Imam macht, während er denkt, dass sein Gebet fertig ist, also ist eigentlich ein Mesbuk, ja, da ist eine Person Mesbuk. Ach, ganz kurz, gilt das auch zum Beispiel, wenn man jetzt wittert, man will 3 alle zusammen beten? Ja. Von vornherein 3. Ach, und du betest aus für den Teshahud? Nein, du betest nur 1. So wie Merkel. So, Allah. Merkel so. Also. Das kann auch passieren, ne? Wie, du hast die Absicht, dass du 3 machen willst. Aber du hast den ersten Platz, du stehst nur, du willst 3 beten. Ja. Aber du hast nur 1 gebetet. Dann merkst du, es geht jetzt darum, dass ja nicht absichtliche Veränderung, das ist einfach vergessen. Das ist ja so. Ja, was ich denke, Allah allem. Ich will nicht sagen. Wenn du die Absicht hast, ein Gebet, du machst nur. Absicht hast du erstmal, wenn du es anfängst, nur Sunnah zu machen. Und danach willst du dann aber doch noch die Fast. Teile beten. Kannst du dann die näher ändern? Also praktisch auf Fahrt im Gebet, meinte. Ja, also praktisch, ich gehe zum Gebet, was weiß ich, Dur oder Asr. Ja. Und entscheide mich aber nur 4 zu machen, aus welchem Grund auch immer. Ich habe es eilig oder was. Also nur meine. Aber 4 Fars meinst du? Ja, nur meine 4, nur die Fars. Ja. Ist meine Nia, nur Fars zu machen. Ja. So, nach den Fars willst du dann doch noch die Sunnah teilen. Ja, ist kein Problem. Genau. Ich mach doch nur mal die 2. Ja, ist kein Problem. kannst du dann die Nia... Also ja, ja, klar, du betest ja dann einfach. Wenn mach du dann einfach jetzt noch mal eine zweite. Ja, ja. Weil man sagt ja immer, man soll, wenn man das Gebet anfängt, schon die nein, er meint im Gebet, glaube ich, die Nia ändern. Nein, er sagt... Nein, nach dem... Der meint zum also, Beispiel, du kommst vor der... Ja. Bevor du in die Moschee kommst, sagst ja. du, ich habe keine Zeit, ich mache vier so, Fars. Genau. Du kommst rein, aber dann sagst du, ach komm, ich mache noch zwei Sunnah. Genau. Das ist kein Problem. Die Zeit reicht noch nicht. Das ist kein Problem. Aber nicht andersrum, so wie er das macht. Ne? Im Gebet. Also im Gebet, das... Obwohl, die eine Richtung habe ich mal gehört, kann man die nie ändern. Oder? Ja, das gibt es auch. Fars, ja, Fars ist Sunnah, aber nicht Sunnah, ja, ist Fars. Also auch allem. Ja, okay. Das, okay. Also, das ist ja logisch. Aber kommt auf, ich will ein Beispiel, guck mal. Kein Beispiel, obwohl ich... Nein, erzähl. Guck mal, ich will mir ein Beispiel. Zum Beispiel ist mir auch schon mal passiert. Ich denke, die Gemeinschaft hat schon gebetet. Das ist mir einmal passiert. Dann fange ich an, mein Pflichtgebet zu beten und höre Ikame. Dann ist es sogar Pflicht, dass ich mein Nier ändere, dass das Nährfehler wird und mich dann im Ikame anschließe und dann mein Pflichtgebet mache. Ja, okay, dann ist ja. Das heißt, ich kann dann von meiner Pflicht zu Nährfehler beten. Aber ich kann nicht Nährfehler anfangen und sagen, jetzt ist Pflichtgebet. In die Richtung geht. Okay, das mache ich. Das ja. So, jetzt die 12. Situation. Wenn eine Person, und diese Person ist Mesbuk, er macht Salam mit dem Imam, das heißt Teslim, macht er mit dem Imam. Und er denkt, dass sein Gebet fertig ist. Der Misbuch denkt, dass sein Gebet fertig ist, aber ihm fehlt ja eigentlich noch was. Mhm. Ne? Ihm fehlt, tatsächlich fehlt ihm noch eine Rekka, zwei oder keine Ahnung. Dann vervollständigt er, was ihm fehlt, er macht das voll und macht Sujud Sahu nach dem Salam. Und sein Gebet ist dann vollständig. Das heißt, der Imam hat 4 Rekka gemacht, Teslim, und du hast 3 gemacht und Teslim. Und bist fertig, denkst, dass du fertig bist. Aber dann sagst du, ey, ich bin noch zu spät gekommen, fehlt noch eine. Dann machst du eine und dann machst du Teslim und dann machst du Judasah. Und dann ist dein Gebet sahih, gültig. Was ist, wenn ihm das einfällt, wenn er zu Hause ist? Imam Ahmed und Ibn Taymiyyah sagen, Ibn Taymiyyah sagt sogar, glaube ich, vom Fajr bis Isha, egal. Der Dings hat auch gesagt, der Dr. Salih Salih Rahimullah hat auch gesagt, nach einer bestimmten Zeit, aber zum Beispiel halbe Stunde, Stunde, ist fertig. Ibn Taymiyyah sagt 2-3 Minuten. Abdus-Salam sagt auch was anderes. Aber Ibn Taymiyyah sagt 2-3 Minuten, wenn das schon lange her ist, dann muss man neu. Aber 2-3 Minuten habe ich bis jetzt noch nie gehört. Ich sage nur, das habe ich bis jetzt noch nie gehört. Du hast auch nochmal gelesen, war nur 2-3 Minuten stand da drin. Ja. Ja. Auf jeden Fall Dr. Salih Salih sagt, Rahimullah, er sagt so halbe Stunde, dann, wenn das dann davon getrennt ist, ist Feierabend. Dann ist Gebet nochmal. Aber Imam Ahmed und Ibn Taymiyyah haben diese Meinung. Egal. Du hast aber die Meinung. Ja? Vielleicht hat er von Ibn Taymiyyah. Ja, weil er viel von dem nimmt. Ja. Bittere Gebet sind 2 Fars und viel, was ihm passt. Sunnah, Achso, ein Fiqh, okay. Witre sind 2 Fars und 1 Sunnah? Nein, Witre ist, ach, das wird ein extra Thema sein. Ja, aber wie betet? 9, 7, 5. Kannst du beten, wie du willst, oder? Nicht immer will, du kannst schon deine Regeln, ne? Nein, ich meine, wie viele Rakas? Ja, hat er jetzt gesagt. 11, 9, 7. Ein Tasche holt mehrere Tasche. Manchmal 8 Recker ohne Teslim am Stück. Was? Ja, ehrlich. Was? Wittergebet? Das ist auch ein großes Thema für dich. Ja, das machen wir extra inshallah. Wieso das Wittergebet? Das ist doch das Gebet jetzt zwischen Fajr und Isha. Ja. Ja, das ist ein großes Thema. Also ungerade. Aber wenn du nicht Bescheid hast, kannst du hier immer nur einen machen. Das ist das Minimum. Aber eine der starken Meinungen ist, dass man immer Zwillingseinheiten beten soll. Wer hat das gesagt? Ein großer Gelehrter, ich habe vergessen den Namen, ich bringe nächstes Mal inshallah. Er hat gesagt, von damals klassische Gelehrte, er hat gesagt, dass die Sunna-Gebete immer 2 sind. Egal ob Tag oder Nacht und auch Bin Baas und viele haben das gesagt. Ja. Immer 2. Und das auch dann leichter, weißt du, wenn du also jetzt nicht sicher bist, dann betest du 2, 2, 2 und wenn du keine Lust mehr hast, dann 1. Weil es gibt zwar Überlieferung, dass das Prophet Mahmoud auch 4 am Stück gebetet hat, aber trotzdem ja, ja. zum Sofort zum Beispiel. Weil er aber gesagt hat, weil er die Aussage, weil er gesagt hat, betet 2 genau. in Zwillingseinheiten, dann ist das stärker, weißt du. Okay, also 2, mindestens 2 sollte man bitte beten. Nein. Es gibt eine Sunna-Gebete, dass man 2 macht, das Leben, dann wieder 2. Zum Beispiel, egal, Tag, so, okay. Tags, Nacht, und Witre zählt ja auch zu den Sunna. gebeten. Ja. Bei Dumm oder was? Die erste. Aber bitte heißt umladen. Generell umladen. Ja. Zum Beispiel 2, 2, 2, dann ein. Dann hast du 7. Okay. Aber erlaubt ist auch anders. Ja, ist auch anders. Das ist ein ganz großes Thema. Deswegen, wir werden das extra inshallah behandeln. Wie bildet ihr denn? Ich wollte gerade sagen, ein, aber. Eine ist auch erlaubt. Ja, ist auch erlaubt. Macht ihr eine mal, oder? Kannst du auch. Kannst aber auch, besser ist mehr. Macht eine 11 und will jetzt nicht zugeben. Weil, wegen Ikhlas und so, ne? Ja, kann auch sein. Mein Gott. 13. Situation. Kann man ja sowieso nicht tadeln, oder? Also habe ich ja sowieso nicht das Recht dazu, das zu tadeln. Nein, nein. Nicht wegen tadeln, es geht darum, wegen angeben. Wegen weißt Schick, du? Kleine Schick. Dass ich sage, hey, ich mach 13. Nee, wenn du. Nee, dann macht er 13. Ria. Ja. Ach, wenn du extrem kaputt bist und du machst nur eine, okay. Wegen Augen, die ja. In der Reihe, ne? 1, 3, das ist mir heute aufgefallen. Das war ich kurz davor, da habe ich auch. Ich habe das, glaube ich, auch dann sofort von Allah. Kennt ihr das, wenn man. Man heißt ja auch, wenn man zu viel Sünden macht, dass man Schleier vor den Augen kriegt. Kennt ihr das? Ja, ich kenne. Und das hatte ich. Und da habe ich das sofort gemerkt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Also. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel, da habe ich heute dann auch Sujud ja, das Sahu gemacht dafür, weißt du? Allahu Alam, ob das. Er muss das her, ist oder geht, nicht, weißt du? Ohne Wissen, Ibadet geht nicht, Achi. Ja, okay, aber weil für mich das. Einfach, so Dings weil war. Ich meinen Fehler einfach ich gemerkt habe, dass ich einen Fehler gemacht habe, einen großen Fehler sozusagen. Musst du dich damit beschäftigen, weil guck mal, siehst du, zum Beispiel der Bruder heute geht dahin, kommt selber voll durcheinander, oder was heißt durcheinander, die ganze Jama, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, und die sind alle im Fehler. Das geht nicht, weißt du, musst du lernen. Also wir alle müssen das lernen. Ich wusste selber die meisten Sachen nicht davon. Deswegen, wir müssen das auf jeden Fall lernen. Ist keine Kritik, ist halt, heutzutage ist das so. Traurig, aber wahr. Noch zwei Situationen, dann können wir offene Runde inshallah machen. Die 13. Situation. Es gibt kein Sujud al-Sahu. Jetzt. Es gibt kein Sujud al-Sahu für eine Person, wenn man einen Fehler in der Rezitation macht. Gibt es kein Sujud al-Sahu. Ja? Weil das ändert das Format des Gebets nicht. Dieser Fehler in der Rezitation. Jetzt ist natürlich eine Frage, wenn jetzt Fatiha ganz das Katastrophe, heißt, Sprachfehler oder ein ganzes Wort falsch sagen. Wie ich das weiß, hat er jetzt nicht erwähnt. Ich denke, es bezieht sich darauf, dass ich nicht mehr weiter weiß oder solche Sachen. Aber ich denke jetzt, wenn das sprachlich total Katastrophe, Allahu Alam. Man muss sich aber schon, aber es gibt natürlich Menschen, die können einfach nicht so aussprechen wie ein Araber. Dann der muss sich so bemühen, wie er es kann. Aber wenn er es kann, nochmal von seiner Ability, von seinem Werkzeug, was er hat, von seinen Eigenschaften, aber bemüht sich gar nicht und macht einfach hier, was er will, das ist auch schlecht. Ja, die wenn er sich bemüht, ist dann schon da. Ja, was sagt die denn? Sie sagen, wenn auch bei zusammen, also wenn man nach dem Fatiha, dann er noch muss safe sein. Ja? Mit drei Anläufen oder so? Ja. Ja. Ein Anlauf, zwei Anlauf, bei der dritten Anlauf, wenn das nicht funktioniert, dann musst du machen. Ne? Ja. Und ich, sagen wir jetzt, ich bin Araber. Ne? Ist das wirklich an der Seite zu oder ist das bei Hanif so? Ja. Alles durch, ne? Oder ja, genau. Das ist auch wieder nicht so. Das ist auch nicht so. Also nee, was macht das gerade? Das, was du angesprochen hast, geht ja von dir, die vergisst. Du kommst hier weiter. Du versuchst eins. Dann versuchst du nochmal. Beim dritten Mal. Aber wenn du einen Fehler machst, musst du so direkt Vergesslichkeitsniederwerfung machen. Das, aber ob das stimmt, Achi? Ja, das ist das müssen wir fragen. Ja. Okay, letzte Situation. Wenn der Imam den ersten Tashahud vergisst, der ist ja Pflicht, der ist keine Säule, der ist Pflicht. Wenn der Imam den ersten Tashahud, außer bei Fajr jetzt, da gibt es ja nur den, das ist ja dann auch gleichzeitig der letzte. Ja. Wenn der Imam den ersten Tashahud vergisst und danach voll in der Waagerecht in der senkrechten steht, ja, ganz gerade steht, in der senkrechten Position steht, dann ist es ja für ihn verboten, dass er zurückkehrt, weil er ganz gerade ist. Aber angenommen, er wird alarmiert, wie das bei dir der Fall war, ja, er wird alarmiert und kehrt zurück. Was die ja wollten. Ja, was die ja verlangt haben. Obwohl er gerade war. Obwohl er gerade war. Ja. Angenommen, er kehrt zurück. Und er weiß, dass sein Zurückkehren aus seiner aufrechten Position verboten ist, dann ist sein Gebet ungültig. Auch von der Jamaa? Ja. Ja, ganze Gebet des Dings. Von denen sind ja auch zurückgekommen, alle. Alles. Ja. Das heißt, in dem Fall können sie sich von denen trennen. Hä? Aber das heißt, in dem Fall kann ein Moment, ein Moment. Aber wenn er es nicht weiß, wenn er es nicht weiß, dass es verboten ist, und glaubte, es ist Pflicht für ihn, dass er zurückkommt, dass er dachte, dass es Pflicht für ihn zurückzukehren, weil er keine Ahnung hat, dann ist sein Gebet gültig. Aber wissen wir, ob er es weiß oder nicht weiß? Ja, ach, wenn er Jahil ist, wenn er einfach Macht weiß, was ich meine, das weiß nur er und Allah. Aber wenn er jetzt zum Beispiel nicht weiß, angenommen, er weiß es nicht und kehrt zurück, dann ist sein Gebet gültig. Gehen wir doch mal aus, er wusste es nicht besser. Ja, ja, klar. Und dann sollte er Sujud al-Sahu, wenn er so jetzt handelt, ja, in seinem Fall, er denkt, ich muss zurück, dann sollte er Sujud al-Sahu nach dem Salam machen. Denn hier hat er ein Stehen hinzugefügt. In dieser Situation. Aber wir, die ihm, die dann auch aufrecht stehen, wissen, dass Zurückkehren verboten ist. Allahu alim, ich glaube, da müssen wir uns trennen. Von dem Imam. Weil diese Fehler können wir nicht dann machen. Allahu alim. Aber wie ich weiß, geht das nicht. Ja, das waren die Situationen. Das war der letzte Unterricht von Sujud al-Sahu. Erstmal. Und wenn es noch Fragen gibt, dann nicht mehr an mich. Das müsste wenigstens jemand durchgehen. Ich hab doch Nein gesagt. Vielleicht weißt du das. Ja, okay. Was ist, wenn man bei Sujud al-Sahu Fehler macht? Was liegt... Einmal mit...